Ich bin ein Jäger, ich jage junges, zartes Fleisch. Ich bin der stählerne Erreger und wen ich streichel, ist mir gleich. Nur wenn ich jagen kann, nur dann bin ich ein Mann. Ich bin ein Mann, ich muss mich schlagen, der Überlebenskampf ist scharf. Befehle kann ich nur vertragen, weil ich auch selbst befehlen darf. Nur wenn ich schlagen kann, nur dann bin ich ein Mann. Ich bin ein Mann, bin hart wie Kruppstahl, zu allem Weichen, das sich fügt. Die Ordnung ist das Ideale, wo unten bleibt, was unten liegt. Ich bin ein Mann, bin hart wie Kruppstahl, zu allem Weichen, das sich fügt. Die Ordnung ist das Ideale, wo unten bleibt, was unten liegt. Mann, ich bring mich weiter. Ich habe ja auch Frau und Kind. Die Firma ist ne große Leiter. Die tun mir leid, die unten sind. Ich tue, was ich kann. Nur dann bin ich ein Mann. Ich mach nie schlapp, auch im Büro nicht. Denn ich steh nicht groß auf Protest. Von Mann zu Mann, mein Chef versteht mich, wenn mich der Job mal zu sehr stresst. Wenn ich sein Kumpel sein kann, nur dann bin ich ein Mann. Ich bin ein Mann, bin hart wie Kruppstahl, zu allem Weichen, das sich fügt. Die Ordnung ist das Ideale, wo unten bleibt, was unten liegt. Ich bin ein Mann, bin hart wie Kruppstahl, zu allem Weichen, das sich fügt. Die Ordnung ist das Ideale, wo unten bleibt, was unten liegt. Das Ideale, wo unten bleibt, was unten liegt. Ich bin ein Mann, bin hart wie Kruppstahl, zu allem Weichen, das sich fügt. Die Ordnung ist das Ideale, wo unten bleibt, was unten liegt. Wo unten bleibt, was unten liegt. Wo unten bleibt, was unten liegt.